2, 1, go! Kommunistenkneipe, der Podcast mit Flo von DK. Ja, willkommen in der Kommunistenkneipe. Heute zum Thema Ein Sturm zieht auf. Und da fragt sich wahrscheinlich der ein oder andere, was ist das für ein Titel, worum soll es denn da gehen? Es geht um Thesen zu Krieg, Imperialismus und Widerstand. Das ist ein Diskussionspapier, was das Lower Class Magazin herausgebracht hat. Ich sag gleich was dazu, aber als allererstes begrüße ich meinen Gast Vincent. Hallo Vincent. Hi, was geht's? Schön, dass wir hier sein dürfen. Ja, schön, dass du in die Kommunistenkneipe gekommen bist. Bevor wir einsteigen und du vielleicht so ein, zwei Sätze zu dir sagst, sag noch mal kurz, was ist überhaupt das Lower Class Magazin für die Menschen, die nicht wissen, was das ist? Das Lower Class Magazin könnte dem einen oder anderen bekannt sein, gibt es eigentlich schon seit 2013 mit Unterbrechung. Das hat dann vor 2 Jahren seine Arbeit eingestellt, weil die damalige Redaktion sich anderen Projekten gewidmet hat. Und seit diesem Jahr sind wir in den Relaunch gegangen, allerdings mit einer neuen Besetzung sozusagen, haben den alten Faden wieder aufgenommen, weil wir das ein wichtige, sowohl von der ideologischen Ausrichtung her, als auch vom Format, vom Stil her, einfach ein gutes Medium finden und sind seitdem auch bis jetzt noch im Wiederaufbau. Also wir sind zwar seit Januar diesen Jahres wieder da, auf Instagram, haben unseren Blog, aber sind auch noch dabei, verschiedene Kanäle noch ein bisschen auszubauen. Ja. Mhm. Genau, ich glaube, das Comeback hat viele gefreut, wird auf jeden Fall schon mit Freude verfolgt. Und jetzt gibt es, wie gesagt, diese Broschüre, Ein Sturm zieht auf. Sie ist ganz interessant, wir kommen gleich noch auf die Thesen zu sprechen. Ich habe mich aber als erstes gefragt, was ist eigentlich die Idee dahinter? Also als klassenkämpferisches Medienprojekt seid ihr ja, wie wir, parteilich. Ist klar, wir sind nicht irgendwelche neutralen Berichterstatter, die einfach nur irgendwas abbilden, sondern wir haben natürlich Standpunkte, gilt für unser Projekt und für eures auch. Aber so Thesenpapiere aufstellen, die sich so fast schon so programmatisch lesen, das machen ja eigentlich eher so Parteien oder Gruppen. Deswegen wäre meine erste Frage, bevor wir auf die Thesen selber kommen, was hat euch eigentlich dazu bewogen, diese 10 Thesen aufzustellen und was wollt ihr eigentlich damit bezwecken? Das ist eine gute Frage, auch berechtigt. Wir sind, hat sich aus der Dynamik ergeben, aus der Diskussion in unserer Redaktion über unsere Inhalte. Wir haben ja auch so ein bisschen das Motto unabhängiger Journalismus von der Straße für die Straße, meint, dass wir uns ja auch einfach, also alle selber als Teil dieser Bewegung, der kommunistischen, sozialistischen Bewegung irgendwie im weitesten Sinne in Deutschland begreifen, auch aktiv sind. Und der Hintergrund so ein bisschen war, dass wir halt vor dieser ganzen Militarisierung, den Kriegsvorbereitungen und der Lage der radikalen Linken, sowohl was teilweise ideologische Probleme angeht, als auch eine organisatorische Schwäche oder Unzulänglichkeit, wir angefangen haben, darüber zu diskutieren und angefangen haben, diese Dinge aufzuschreiben und das dann so ein bisschen darin geendet ist, dass wir gesagt haben, gut, wir können auch oder wir wollen auch als Medium nicht nur sozusagen beistehender Kommentator sein, der irgendwie klug Kommentare vom Rand gibt, sondern möchten irgendwie gerne praktisch was beitragen, sehen uns, wie gesagt, als Teil dieser Bewegung und haben deswegen Vorschläge, und das ist so ein bisschen auch, also werden wir ja gleich noch drauf kommen, aber das ist auch so ein bisschen der Kern, werden die Personen, die Broschüre lesen, merken, dass es sehr praxisbezogen oder praxisorientiert sozusagen ist, in Bezug darauf, wie wir aus der Situation, die wir jetzt gerade hier in Deutschland haben, als die Bewegung, wie sie gerade verfasst ist, die wir sind, was sozusagen nächste Schritte sein könnten, sowohl so ein bisschen auf der analytischen Ebene gibt's da in der Broschüre Analysen, als auch dann eben praktische Vorschläge, weil es eben nicht nur Blabla sein soll, sondern auch konkret. Ja, okay. Das heißt, die Broschüre ist wahrscheinlich auch dafür gedacht, also Diskussion anzuregen und soll wahrscheinlich jetzt nicht einfach nur so im Raum stehen, sondern ihr erwartet auch Feedback. Und sehr gerne, genau. Also es heißt ein Diskussionspapier und es ist auch als solches gemeint. Also wir sind nicht der Meinung, dass wir der Wahrheit letzter Schluss gefunden haben, und wer die Broschüre liest, wird auch merken, wir haben jetzt nicht das Rad neu erfunden, aber wir sind halt der Meinung, dass in der aktuellen Situation brauche ich jetzt, glaube ich, alles nicht so krass zusammenfassen, aber es ist einfach Zeit ist, dass wir irgendwie ein bisschen in die Gänge kommen und uns besser aufstellen, besser organisieren, praktische Schritte gehen, stärker werden, gesellschaftlich relevanter werden und dafür einige Probleme zu klären haben. Und dafür haben wir einfach Thesen in den Raum gestellt, die diskutiert werden sollen. Mhm. Die These oder die Broschüre ist auch, es dürfen natürlich gerne alle lesen, aber sie ist auch mehr gedacht tatsächlich für so ein bisschen intern, wenn man so will, also so für die sozialistische Bewegung. Fragen, die dort drinnen diskutiert werden, sind teilweise Konfliktpunkte ideologischer Natur oder eben die Frage nach dem was tun praktischer Natur. Genau. Also es ist so ein bisschen der Sinn der These, der Broschüre, die zu veröffentlichen, und wir haben das auch verschiedenen Leuten geschickt. Wir freuen uns, wenn Leute uns dazu Rückmeldungen geben, wenn Gruppen, Einzelpersonen, Parteien, Gewerkschaftsjugenden, wer auch immer, das liest, diskutiert und für sich da Sachen daraus zieht. Und am meisten freuen wir uns natürlich, wenn daraus auch praktische Schritte entstehen, ob es jetzt genau in dieser Art und Weise ist, wie wir es vorschlagen, weil es ist wirklich nur ein Vorschlag, oder in anderer Art und Weise. Aber wir sind halt der Meinung, wir müssen in eine organisierte, offene, auf einen praktischen Fortschritt hinarbeitende Diskussion kommen. Mhm. Also genau, nicht nur über theoretische Fragen, sondern eben auch über ja die praktischen Organisierungsfragen. Mhm. Ja, du hast gerade schon gesagt, was tun. Das ist ja auch eine These, die hier vorkommt. Die stelle ich mal ein bisschen ans Ende. Dazu kommen wir noch. Wobei es vielleicht auch schon in anderen Thesen drinsteckt. Was wir jetzt nicht machen werden, sind alle Thesen durchgehen. Das würde, glaube ich, den Rahmen jetzt irgendwie echt ein bisschen sprengen. Wir würden wahrscheinlich 3 Stunden sprechen. Aha. Deswegen die Empfehlung bezieht vielleicht die Thesen, die sind ja nachzulesen. Vielleicht sagst du kurz nochmal, wo die nachzulesen sind. Ja, klar, gerne. Also genau, ist eine Broschüre, circa 100 Seiten. Es sind 10 Thesen. Zu kaufen für 5 € im Internet beim Lettert Lean Verlag, oder schreibt uns einfach selber, also als Lower Class Magazine auf Instagram oder an unsere E-Mail-Adresse. Ich weiß nicht, kann man das noch dann irgendwie verlinken? Ja, okay, sehr gut. Genau, also könnt ihr gerne käuflich erwerben bei den Stellen, was ich gerade gesagt habe. Okay. Ja, wir springen mal rein. Ich habe mit dir vorbesprochen, dass wir irgendwie so ein paar Thesen ja sozusagen ausgeschnitten uns mal näher angucken, und kannst ja ein bisschen was dazu sagen. Fang vielleicht mal mit der These 1 an. Da sagst du, oder sagt ihr, nicht du, Kriege sind Ausdruck imperialistischer Interessen. Können wir jetzt sagen, okay, für uns Kommunisten oder Sozialisten. Kein Hot-Take. Das ist jetzt kein Hot-Take, auch nicht kontrovers. Wenn man sich jetzt so die Mainstream-Debatte anguckt, natürlich schon, da wird ja ständig so getan, als wären Kriege so eine Art Naturkatastrophen oder die Folge von irgendwelchen psychologischen Defekten von irgendwelchen Diktatoren, autoritären Diktatoren oder was auch immer. Ihr macht aber in der These 1, die man nachlesen kann, nochmal sehr deutlich, dass natürlich Kriege Ausdruck kapitalistischer Machtlogik sind. Dass es also im Prinzip, so würde ich es übersetzen, um Ressourcenmärkte und Profite geht, um Absatzmärkte oder geostrategische Positionierung dahingehend. Mhm. Und eigentlich wird aus der These, du kannst ja gleich noch mal ein bisschen erzählen, für mich so ein bisschen deutlich, dass eigentlich innerhalb des Kapitalismus sowas wie eine Kriegslogik nicht wirklich gestoppt werden kann. Mhm. Deswegen würde mich interessieren, damit verbunden und auch vielleicht schon jetzt mit dem was tun, ist Kampf für Frieden denn nicht eigentlich unmittelbar verbunden mit Kampf für Sozialismus oder eine andere Gesellschaftsordnung? Oder würdet ihr sagen, nee, aus dem, was wir da schreiben, wo du gleich noch was sagst, da kann man auch durchaus erstmal Kämpfe für Abrüstung oder vielleicht Diplomatie oder sowas teilen. Das sind auch Dinge, die wir durchaus erstmal unterstützen. Also Gemengelage. Aber vielleicht magst du einfach ein bisschen erzählen. Genau, also vielleicht nochmal ganz kurz vorweg zur Einordnung. Diese erste These und die zweite These sind auch einfach erstmal so ein bisschen als Grundlagen gedacht. Also uns ist bewusst, dass das jetzt keine neuen Analysen sind, aber für das, was dann sozusagen darauf folgt, ist das einfach nur nochmal als Grundlage gedacht. Die Thesen 3 bis 7 sind dann eher für Deutschland und Europa, fürs, sag ich mal, hier und jetzt, konkret, praktisch, Fragen, was, Analysen und Vorschläge dafür, was man tun kann. Und die Thesen 8, 9 und 10 bespielen dann eher so ein bisschen die geopolitische Ebene international. Es geht um Kolonialismus und am Ende auch nochmal um die Frage des Internationalismus. Mhm. Genau, das nur vorweg. Und dann zu deiner Frage. Also ja, voll, das kann natürlich nicht voneinander getrennt werden. Es ist klar, und das schreiben wir auch in der Broschüre an mehreren Stellen, dass die logische Schlussfolgerung daraus, dass der Imperialismus in seiner Dynamik immer wieder solche Konfrontationen und solche Kriege hervorbringt, natürlich dauerhaft dass die logische Folge ist, dass solche Kriege entstehen und es innerhalb dieses bestehenden Systems da keine dauerhafte Lösung für geben wird. Mhm. Nichtsdestotrotz ist eine der Dinge, die wir denken oder die wir auch praktisch vorschlagen, dass du eben nicht nur mit Fernzielen arbeiten kannst. Also du kannst die Bevölkerung, und die brauchen wir, oder einen großen Teil davon, unsere Klasse brauchen wir, nicht damit abholen zu sagen, na gut, im Kommunismus wird's ja besser sein. Mhm. So, ja, ist so wahrscheinlich, hoffentlich, aber also, weißt du, was machst du dann jetzt heute damit? Ja. Und deswegen sind auch realpolitische Forderungen aufzustellen, die dann eben auch erstmal innerhalb des Bestehenden sind, diplomatischer Natur, sicherheitspolitischer Natur und so weiter, sind ein wichtiges Mittel, über das wir auch agitieren können, über das wir unsere Inhalte vermitteln können. Und das ist überhaupt gar kein Widerspruch mit der Frage nach dem Sozialismus, weil das steht auch in unserer Einleitung. Durch die ganze Broschüre zieht sich auch durch die Frage nach der sozialistischen Perspektive in all dem, weil ja klar ist, dass eben all das grundsätzlich und langfristig nicht gelöst werden kann ohne die sozialistische Perspektive. Und das auch gerade eine Krise ist, in der ja schon, zumindest behaupte ich jetzt mal, die deutsche Linke so ein bisschen steckt. Es sind häufig ein bisschen abstrakte Phrasen, die man so ein bisschen vor sich herträgt, ne? Sachen wie, der Hauptfeind steht im eigenen Land, oder genau, hinter dem Faschismus steht das Kapital und so. Und das sind alles Dinge, die sind richtig. Aber was heißt das in der Praxis und was leitet man dafür ab? Und genau, das ist deswegen so kein Widerspruch für uns zu sagen, dass dieses mit realpolitischen Forderungen arbeiten und auch Fragen von einen sich selbst in die Verantwortung nehmen, sich selbst auch als Kommunisten, SozialistInnen, als wer auch immer wir uns definieren, der Gesellschaft sozusagen als kompetente und verantwortungsvolle und politisch, ja, wie sagt man, fähige Menschen präsentieren, die Voraussetzung dafür ist, dass Leute uns vertrauen, dass Leute uns glauben, dass Leute unseren Ideen, unseren Analysen Glauben schenken. Und diese Dinge müssen wir verbinden. Das ist kein Widerspruch. Okay, also man würde das auf der Ebene der Forderung, auch wenn das jetzt kein Forderungsverhandlung ist, agitatorisch vielleicht in so eine Richtung gehen, dass man natürlich, also im Gespräch mit Leuten darauf hinweist, dass diese kranke Aufrüstung, die es gerade gibt, ja ganz direkt dazu führt, dass Leute einfach niedrigeren Lebensstandard haben, also natürlich sozial und so, und dass man dann aber trotzdem nicht verleugnet, wenn man ins Gespräch kommt, naja, wir kämpfen schon für eine andere Welt, ohne jetzt sofort nur im Kommunismus geht's dir besser zu rufen, also sozusagen ganz so genau dieses Spannungsfeld hinzubekommen. Mhm. Ganz genau. Okay. Ja, also wie gesagt, kann man zu jeder These sagen, interessant nachzulesen, schaut euch das mal an. Wir hüpfen so ein bisschen, und da wird sicher auch so ein roter Faden erkennbar sein mit der Zeit. Ja. Wird jetzt schon mal zur These 3 gehen. Ein sehr wichtiger Punkt, finde ich. Gerade angesichts der ganzen Propaganda, der wir ausgesetzt sind. Diese These wird überschrieben mit der Krieg gegen den Terror ist eine imperialistische Lüge. Wir sind nicht die Guten. Yes. Auch da werden unsere Stammhörer jetzt nicht sagen, oder das war ja noch gar nicht gewusst oder so. Aber ich glaube, dass das im Massenbewusstsein nicht unbedingt so klar ist. Also dass jetzt irgendwas mit dem System nicht stimmt, ist schon ein sehr verbreitetes Empfinden. Und ich glaube, es gibt auch viel Wissen darüber, dass das jetzt zum Beispiel ja US-Kriege oder auch Kriege, an denen sich die BRD beteiligt, dass das jetzt nicht unbedingt reine Menschenrechtsaktionen sind. Trotzdem, glaube ich, ist es nicht immer so klar. Und es gibt auch viel Verwirrung in der breiteren Linken, was dieses Thema angeht. Und ihr hebt in dieser These bin ich sehr deutlich mit vielen Beispielen die Verlogenheit des, also vor allem westlichen Imperialismus hervor. Da wird eigentlich sehr klar und anschaulich dargestellt, dass es nicht irgendwie um Demokratie, was immer das auch sein soll, oder irgendwelche westlichen Werte geht, sondern, wie ich eben schon gesagt habe, also ja im Prinzip wieder um Rohstoffe, Absatzmärkte, Kapitalinteressen. Mhm. Und ihr widersprecht auch ganz direkt dieser, aus meiner Sicht, albernen Erzählung vom Kampf gegen den Autoritarismus. Das ist ja auch so ein Wort, was irgendwie seit einigen Jahren irgendwie so sehr populär ist. Meistens sind dann Russland und China vor allem gemeint und Verbündete, dem halt dann so ein liberales Wertebild entgegengesetzt, sondern ihr zeigt ganz gut auf, was so echte Interessen sind. Mhm. Da kannst du gleich nochmal was zu sagen, das nochmal ein bisschen ausführen. Ich habe nur gedacht, nun könnten natürlich Kritiker, und da gibt ja auch linke Kritiker, die das sagen, euch vorhalten, so, naja, Beispiel Russland irgendwie, natürlich irgendwie finde ich jetzt irgendwie die Kriege der Bundeswehr nicht gut und die Kriege Russlands auch nicht, aber ist denn nicht unsere Demokratie, ist jetzt nicht mein Argument oder so, schon noch irgendwie ein bisschen besser? Ist es nicht irgendwie schützenswert? Können wir uns hier nicht doch noch besser organisieren? Gibt's nicht doch was zu verteidigen hier? Müsst ihr nicht schon einen Unterschied machen, so? Was würdet ihr dem entgegenhalten? Und du kannst aber auch gerne weiter ausführen. Ja, voll. Also genau, diese dritte These, wir sind nicht die Guten, das zielt so ein bisschen darauf ab, auch was auch ein Ursprung dessen war, warum der Gedanke aufkam, diese Broschüre zu schreiben, dass es an manchen Punkten unserer Ansicht nach eine gewisse ideologische Schärfung brauchte. Es hat sich nach dem russischen Angriff auf die Ukraine halt teilweise wirklich viel Verwirrung auch herausgebildet, was nicht sein, also um das nochmal klarzustellen, falls das jetzt irgendwer braucht, also sorry Leute, dass das überhaupt noch gesagt werden muss, aber falls es jetzt irgendwer braucht, ja, das ist natürlich trotzdem völkerrechtswidrig und moralisch zu verurteilen, dass Russland die Ukraine angegriffen hat, so. Aber, gesagt. Genau, jetzt haben wir es gesagt und jetzt können wir auf der Grundlage erklären, was wir meinen mit dieser These. Dass ich in dieser Verwirrung darum, dass ich jetzt so vermeintlich so gut-böse Schemata oder so klare, so klare Kategorien, in denen man vorher irgendwie gedacht hat, irgendwie so verschoben haben, einfach so eine, ja, ich nenne es jetzt mal so diese Ukraine-Linke oder diese pro-NATO, pro-Aufrüstung, diffus, genau, was du eben so auch angesprochen hast, irgendwie, ja, klar, irgendwie ist Deutschland jetzt auch nicht Tutti, aber ist nicht Russland einfach noch schlimmer? Und bis hin zu, dass es ja wirklich Leute irgendwie in der radikalen Linken gibt, die Position vertreten, die im Prinzip sich mit dem eigenen Imperialismus einen Schulterschluss üben. Genau. Und uns geht's gar nicht darum, also uns geht's nicht um einzelne Leute, es geht nicht um einzelne Gruppen, es geht um diese Denkweise. Und der Kern dieser dritten These ist, das ist ein analytischer Fehler. Also das ist ein analytischer Fehler, mit dieser Analyse, in Anführungszeichen, und den daraus folgenden Handlungen, werden wir nicht dahin kommen, wo wir hinkommen wollen und müssen. So, das wird in der These länger ausgeführt, ich versuche es kurz zusammenzufassen. Muss man sich schon angucken, was die Geschichte, die Historie, die materiellen Entwicklungen und so weiter sind, die zum Zusammenstoß in der Ukraine geführt haben. Dieses einseitige ja, aber Russland, was man hier so mantraartig hört, ist historisch auch falsch. Trotzdem, habe ich ja schon klargestellt, ist es natürlich falsch von Russland, dann so einen Angriffskrieg, sag ich mal, vom Zaun zu brechen oder die Dinge versuchen, militärisch zu lösen. Es ist nichtsdestotrotz heuchlerisch so zu tun, als wäre das aus dem Nichts gekommen und als wären russische Interessen irgendwie berücksichtigt worden. Das zum einen. Was aber viel wichtiger ist, ist eben die Frage dessen, was man jetzt tut. Und dieses Szenario, was ja dauernd heraufbeschworen wird und was ja dann auch in so einer, ich will es dann eigentlich gar nicht sozialistische Linke nennen, weil es dann doch eher für mich liberale Linke sind oder sich als Liberale entpuppt hat, in diesem Ding von, okay, jetzt müssen wir aber zusammenstehen gegen Russland und irgendwie doch die Aufrüstung mittragen und so. Genau, also zum einen diese Frage der Geschichte des Konflikts oder des Krieges in der Ukraine. Zum anderen aber die Frage, was macht man jetzt damit? Und da ist eben die Sache, also es sei mal dahingestellt, ob dieser russische Generalangriff 2029 steht Putin vom Brandenburger Tor oder so, ob das irgendwie realistisch ist oder ob das überhaupt ist, was Russland vorhat, ob die das überhaupt materiell können und so weiter, stelle ich mal so dahin. Aber auch abgesehen davon, wenn es dir darum geht, dem russischen Autoritarismus, wie er bezeichnet wird und wo ja viel dran ist, also ne, ich muss auch dazu sagen, das stimmt und das schreiben wir auch in der These, einfach objektiv gesehen, jetzt nicht moralisch wertend gemeint, das muss man auch analysieren, warum das so ist, aber objektiv gesehen ist es ja schon so, dass du jetzt gerade oder dass wir hier mit dem, was wir hier gerade machen, sitzen, so eine Podcast-Folge aufnehmen, diskutieren, raus auf Demos gehen und so weiter, dass wir da gerade zumindest die weißen deutschen Staatsbürger, die sich größtenteils an den Mainstream halten, noch mehr bürgerliche Freiheiten genießen, als es aktuell in Russland der Fall ist. Also dieses Ding von in Russland herrschen autoritärere Innenpolitik, das ist ja ein Punkt. Mhm. Auch der Punkt der Homophobie, auch der Punkt der Verfolgung von Kommunisten und so weiter. Das ist alles richtig. Der Fehlschluss ist, dass das sozusagen ein grundlegender Widerspruch zum System ist, was wir hier im Westen oder in Europa haben. Also all diese Verhältnisse sind hier genauso möglich. Mhm. Es ist einfach nur eine Frage der politischen Kräfteverhältnisse. Die BRD hat das aktuell auf diese Weise noch nicht nötig. Es ist aber im System angelegt und das zeigt sich auch schon. Und das konnten wir in den letzten Jahren super gut sehen mit den Palästina-Protesten. Das konnten wir sehen, als jetzt im Zuge, da kann man ja später auch noch drauf zu sprechen kommen, aber auch im Zuge der Berichterstattung über Palästina, Journalisten für ihre Berichterstattung als russische Agenten auf die EU-Sanktionsliste gesetzt wurden. Ja. Das kann man sehen an, was in der USA passiert, an autoritärem Staatsumbau, den Terror von ICE gegen MigrantInnen, die Repression gegen LGBTIQ in den USA, der Abbau der, also die sozialen Kürzungen, Abbau der ArbeiterInnenrechte und so weiter. Das sind alles Dinge, die ja auch schon hier passieren und das ist kein grundlegender Systemwiderspruch zu Russland. Das sind alles Prozesse, die, wenn du dich hier in einem vermeintlichen Kampf für die Freiheit gegen den russischen Autoritarismus mit dem deutschen Imperialismus gemein machst, wirst du genau das bekommen. Ja. Also wenn du hier Aufrüstung, Krieg und diese ganzen Maßnahmen, die gerade irgendwie vermeintlich gegen Russland irgendwie verabschiedet werden, mitträgst, bekommst du genau den Autoritarismus und genau den Krieg, gegen den du angeblich bist. Und das ganz ohne russische Besatzung. Und das Ganze ist ja auch schon im vollen Gange, wenn man sich jetzt die Verschärfung, also es stimmt ja, dass der Meinungskorridor gerade für uns Linke, für die Rechten ja nicht unbedingt, auch wenn die es aber behaupten, aber dass sich der Meinungskorridor extrem verengt hat. Also nicht nur im Sinne von, dass Veranstaltungen gar nicht stattfinden können, Kongresse verboten werden, aber auch die ganze Polizeigewalt oder Repression oder der Fall, den du gerade geschildert hast, unglaublich heftig. Also habe ich dann immer, was wollen die da eigentlich verteidigen? Sie sind so gerade selber dabei, es abzubauen. Und kurzer Hinweis vielleicht, was du gesagt hast, ob es in der Ukraine so ist, die wird ja verteidigt, bin ich mir gar nicht so sicher, ob man so einen Podcast da machen könnte. Ich glaube eher nicht. Da gibt's ja massiven Antikommunismus. Ist eine absolute Diktatur. Deswegen ist es ja vollkommen absurd, irgendwie also dann in diese Vergleicherei zu kommen, ohne zu begreifen, dass das so ist, wie du gerade gesagt hast. Das ist schon bemerkenswert. Genau, um das nur noch mal kurz zu betonen, also diese These hat so ein bisschen zweierlei Punkte. Der eine Punkt, den sie machen will, ist so ein bisschen einfach diesen analytischen Fehler aufzuzeigen. Hm. Wir sind nicht das kleinere Übel, wir sind nicht die Guten. Dafür kann man in all die Kriege, die der Westen in den letzten Jahrzehnten geführt hat, schauen. Die neokoloniale Ökonomie, all das, der Krieg gegen Geflüchtete an der Außengrenze, die Repression gegen Palästina-Proteste oder jetzt auch gegen das Rheinmetall-Waffencamp oder gegen diese Demo im Berliner Wedding gegen die neue Panzerfabrik oder Rüstungsfabrik dort. Da siehst du ja, was sozusagen am Potenzial da ist. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist aber auch schon ein bisschen analytisch zu sagen, dieses Narrativ von, wow, Russland hat uns angegriffen, das ist wie, okay, es gab keine Geschichte vom 7. Oktober. Mhm. Also ich will das jetzt nicht, es ist nicht gleich so, es sind unterschiedliche, das will ich auch betonen, es sind unterschiedliche Konflikte, es sind unterschiedliche Gemengelagen, aber die NATO und damit auch Deutschland hat massiv mit zu dieser Eskalation beigetragen, ob sie es bewusst in Kauf genommen haben oder ob sie einfach nur dachten oder also nicht gedacht hätten, dass es so blutig wird, weil Putin dann irgendwann ernst macht, weiß ich nicht, aber das stimmt vorne und hinten nicht. Und das kann nicht unsere Linie sein, uns da in einer Querfront mit unserer eigenen herrschenden Klasse gegen Russland irgendwie zu verbünden. Daraus erfolgt nichts Progressives. Genau. Und vielleicht auch in dem Zusammenhang zu erwähnen, diese linken Kompromisse, die es dann teilweise gibt aus der Linkspartei, habe ich sowas manchmal vernommen, sowas wie Sanktionen wären ja okay, so als Maßnahme. Das ist ja auch eine realistische Machtpolitik, die Arbeiterklasse zum Beispiel in Russland massiv trifft und uns übrigens selber auch, ne? Das nur nebenbei. Mhm, okay. Ja, dem, was du gesagt hast, sind auf jeden Fall ein paar realfähige Takes drin gewesen. Ich glaube, wir machen keine Memes aus uns. Wir würden dich vorher fragen. Männer macht gut, ja. Ich halte das aber für eine ziemlich zentrale These, um überhaupt die ganze Stoßrichtung zu begreifen. Genau, stellt auch nochmal eher die inhaltliche Grundlage dar. Es sind noch nicht praktische Vorschläge, sondern es ist eher so ein bisschen eine Abgrenzung zu diesen pro-NATO-linken Tendenzen, die es jetzt irgendwie gibt. Ja, auf jeden Fall wichtig. Ich gehe mal über zur These 4. Auch da gibt es viel zu sagen. Also wie gesagt, die Auswahl der Thesen war gar nicht so leicht, weil es ist schon mehr oder weniger alles wichtig, aber die ist auch nochmal entscheidend. Die heißt, Militarisierung ist eine Verschärfung der Klassenherrschaft und die Zeitenwende ein neues Kapitel sozialer Unterdrückung in Deutschland. Lange These, aber ich glaube, sie sagt deutlich, was sie meint. Vielleicht sagst du nochmal kurz, was gemeint ist und dann komme ich gleich nochmal zu einer Frage dazu. Aber wenn du magst, kannst du gerne auch nochmal zwei, drei Sachen dazu erwähnen. Ja, also Mich würde eher deine Frage dazu interessieren, weil ich finde der Titel, also der sagt schon, was es ist, aber genau, wir können ins Konkretere gehen, aber vielleicht an einer konkreten Frage. Ja, also ihr macht ja so ein bisschen deutlich, Militarisierung, das ist jetzt nicht einfach nur in Anführungsstrichen Aufrüstung, also da geht es jetzt nicht nur um höhere Rüstungsbudgets, was ja schlimm genug wäre, sondern er beschreibt ja, dass es eigentlich um eine ganze Umstrukturierung der Gesellschaft geht, also der kapitalistischen Gesellschaft hier, und das betrifft Arbeit und Denken, also Denken auch die Ideologie, ne, und Propaganda, vielleicht aber auch Bildungsbereich und so, was da nicht alles dazugehört, das erleben wir ja jetzt schon, gibt es ja absurdeste Beispiele, die man aufzählen könnte, angefangen von irgendwelchen Kindersendungen bis hin zu die Militärs an Unis, also wirklich, hätte ich mir übrigens machen es ja auch schon ein bisschen länger, vor 10 Jahren noch weniger, auch nicht vorstellen können, dass es so krank ist. Ja, aber am geilsten sind die Kindersendungen oder am geilsten sind die Takes, wo sie irgendwie Kinder oder Jugendliche interviewen und die dann so, nee, Digga, was willst du denn von mir, als ob ich jetzt in die Ostfront renne? Ich glaube, die haben auch wirklich Schwierigkeiten, so gerade so Influencer aufzubauen. Die versuchen jetzt ja gerade gegen so Ole und solche Leute so Pro-Kriegs-Influencer aufzubauen. Tun sich schwer. Es wirkt, also es gibt da keine Massenstimmung. Aber Friedrich Merz ist kein guter Pro-Kriegs-Influencer, war. Ja, er schafft es nicht. Er zieht die Jugend nicht. Und er beschreibt so ein bisschen eigentlich den Übergang zum autoritären Kriegsstaat. Ja. Also das ist so da der Punkt. Und das geht natürlich einher. Und das hast du ja eigentlich in der These eben auch schon so ein bisschen beschrieben, mit dem Abbau sozialer Rechte, Einschränkung der Meinungsfreiheit, siehe Palästina, aber nicht nur, auch Ukraine, finde ich, war es deutlich. Und Kritik wird sozusagen zur Sicherheitsfrage. Vielleicht magst du auch nochmal ausführen, welche Bereiche, ich habe ein paar Beispiele genannt, aus deiner Sicht da vor allem betroffen sind, also wo man es am deutlichsten vielleicht auch spüren wird in den nächsten Jahren und ja, vielleicht auch so einen Ausblick, was man machen sollte, aber vielleicht ja, erstmal. Ja, was man machen sollte, hatten wir gesagt, machen wir dann die nächsten Thesen zu, aber genau, also wenn die Frage jetzt so ein bisschen darauf abzielt, ja, also sind wir auf dem Weg in einen autoritären Kriegsstaat, würde ich sagen, ja. Also das klingt so schlimm und Leute sind vielleicht teilweise, wenn sie es irgendwie sich nicht mit den Dingen beschäftigen oder also keine Ahnung, das irgendwie noch so von sich fernhalten oder so, kann ich auch verstehen, dass das irgendwie total übertrieben und pathetisch klingt, aber wenn man sich manche Sachen anguckt, du hast ja jetzt auch nach konkreten Beispielen gefragt, gewisse Bereiche, die betroffen sind. Ich hätte jetzt einfach mal als einen Bereich das Gesundheitssystem zum Beispiel mir rausgegriffen, aber es ist wie gesagt auch nur einer von sehr vielen Bereichen. Es ist schon einfach umfassend von den sozialen Kürzungen, der Aufrüstung und so weiter her, dass überall, naja, das brauchen wir, glaube ich, jetzt wirklich nicht ausführen. Das ist, glaube ich, den meisten, die diesen Podcast hören, wahrscheinlich klar. Aber zum Beispiel, als ein Beispiel, in Hamburg hat ja diese Red Storm Bravo NATO Manöverübung stattgefunden. So, ich weiß nicht, wie sehr du dich auch damit beschäftigt hast, aber im Kontext dessen wurden nicht nur Panzerverlegungen, Truppenverlegungen, Verletztentransporte und so weiter geübt, sondern da wurden als Teil dessen und auch als Teil der Gesamtmilitarisierungsstrategie Dinge geübt, wie Leute, die an der Agentur für Arbeit arbeiten, also im Jobcenter arbeiten, haben geübt, Briefe zu verschicken an Leute, die sie dann im Prinzip zur Zwangsarbeit schicken. Also auf Grundlage dieses Arbeitssicherstellungsgesetzes, dazu wird auch in der nächsten Zeit, vielleicht in den nächsten ein, zwei Wochen oder vielleicht ist auch schon draußen, wenn der Podcast rauskommt, weiß ich nicht, bei uns ein Artikel kommen. Das ist ein Gesetz, das Arbeitssicherstellungsgesetz, das gibt es schon seit 1968, ist im Rahmen der Notstandsgesetze, auch damals für den Krieg, für den Spannungsfall, Verteidigungsfall und so weiter verabschiedet worden und beinhaltet im Prinzip genau solche Sachen wie Zwangsarbeit. Also es beinhaltet die sofortige Wiedereinführung der Wehrpflicht. Für Frauen gilt das dann, dass zwischen dem Alter von 18 und 55 sie zur Arbeit in Lazaretten und so weiter gezwungen werden können. Beinhaltet aber ich arbeite im Gesundheitswesen, beinhaltet für mich, dass ich dazu gezwungen werden kann, auch dann in dem Fall für den Krieg zu arbeiten. So, wenn du das nicht tust, kannst du bis zu ein Jahr in den Knast kommen. Ja. Also es beinhaltet halt nicht nur, wie du gesagt hast, irgendwie Panzerproduktion, sondern halt wirklich auch eine Umgestaltung der Gesellschaft. Hier Boris Pistorius hat im Oktober 24 nochmal durchgedrückt als Kriegsminister eine Erweiterung der Berufsgruppen, die von diesem Gesetz betroffen sind. Und das habe ich mir, um ehrlich zu sein, noch nicht genau angeguckt, aber so vom Schema her ist das dann halt wirklich so ein Ding von einem Friseur, der einen LKW-Führerschein hat, kriegt dann einen Brief vom Jobcenter, dass er jetzt bitte seine Schere weglegen soll und bitte Munition transportieren soll. Und wenn er das nicht macht, gibt's Geldstrafe bis hin zu einem Jahr Haft. Dasselbe jetzt in dem Fall für mich, wenn ich dann keine Lust habe, für den Krieg in irgendeinem Lazarett irgendwie zu arbeiten. und das ist so ein Beispiel. Dann solche Takes wie, dass der Chef vom Sana-Konzern, also so ein großer Krankenhauskonzern, jetzt damit ankommt, dass er zur Debatte stellt, ob Ü80-Patienten noch eine Behandlung wie zum Beispiel künstliches Hüftgelenk bekommen sollten. Mhm. Also sprich, es wird dann halt gegeneinander gestellt. Geben wir die künstliche Hüfte jetzt der Oma mit dem Schenkelhalsbruch oder brauchen wir das nicht eher als Prothese für den 20-jährigen Soldaten, der gerade von der Front sein Bein weggesprengt bekommen hat, damit er schnell wieder an die Front kann. Also das betrifft einfach dann wirklich alle Teile der Gesellschaft. Und genau, das war jetzt, ich habe mir noch mehr Beispiele irgendwie überlegt und aufgeschrieben, aber solche Sachen wie Krankenhäuser sollen Bettenkontingente in unserem eh schon komplett kaputt gesparten und was man nicht erst in der Corona-Pandemie gesehen hat, wie runtergespart dieses Gesundheitssystem ist, sollen jetzt auch noch Bettenkontingenten frei sein für 1000 Verletzte pro Tag. Mhm. Damit rechnen die. Und darauf steuern die zu. Ja. Also genau. es wird ein Krieg vorbereitet, ist daraus absolut deutlich, ne? Also wird ein Krieg vorbereitet, genau. Dann andere Aspekte sind dann halt so Sachen wie, genau, wenn man jetzt auch, das war jetzt sozusagen Gesundheitssystem, aber die Zentralisierung oder auch irgendwie Autoritarisierung, wie wir sie zum Beispiel auch schon sehr gut an der Ukraine betrachten können. Also das, was in der Ukraine alles auch während des Krieges passiert ist, an Zentralisierung von Macht, Verboten von Medien, Parteien, Gewerkschaften und so weiter, das kann uns auch hier bevorstehen. Und erste Punkte dazu sind, wir haben jetzt einen nationalen Sicherheitsrat. Mhm. Da sitzen Bundeswehr, Polizei, Verfassungsschutz oder alle Geheimdienste, Minister und so weiter. Das ist geheim, was sie da besprechen. Die können beschließen, was sie wollen. Das unterliegt keiner demokratischen Kontrolle. Und wenn die wollen, erfährt auch keiner, was sie da beschließen. Das ist einfach ein Abbau sozusagen von Demokratie, der uns alle betreffen wird. Und eben, das Beispiel hatte ich ja schon mal genannt eben, aber auch solche Sachen wie ein Teil dieser Militarisierung ist eben auch so der Krieg um die Köpfe. Und das hat so ein bisschen zwei Medaillen. Das eine ist, dass Anreize geschaffen werden sollen oder dass Propaganda gemacht wird. Also, keine Ahnung, es sollen Verteidigungsfächer in der Schule eingeführt werden oder es sollen irgendwie Anreize geschaffen werden durch die Bundeswehr bezahlt deinen Führerschein und Soldatensoll wird auf 80%, wird um 80% erhöht. Die Kehrseite davon ist aber eben auch die Repression und auch die gesellschaftliche Ächtung in einer unglaublichen Hetzdiskurs gegen alle, die sich dagegen stellen. Mhm. Das haben wir mit dem Ukraine-Krieg gesehen, dass jeder Putin-Versteher wurde, der nicht mit der Waffenlieferung übereinstimmte. Das haben wir im Gaza-Krieg gesehen, dass jeder Antisemit war, der nicht mit dem Genozid irgendwie sich solidarisiert hat. Und das sehen wir dann eben auch in solchen Sachen wie, dass der Journalist Hüseyin Doğru auf der EU-Sanktionsliste landet im Rahmen eines Russland-Sanktionspaketes als im Prinzip russischer Agent. Der Mann hat mit Russland nichts zu tun. Mhm. So, er hat über Gaza und über viele Dinge auf der Welt berichtet. Das sind Präzedenzfälle. Das sind auch Leute wie uns, die wir uns Gedanken darüber machen müssen. Wenn jetzt angenommen, Spannungsfall wird ausgerufen, Grundrechte werden massiv eingeschränkt, die BRD schickt irgendwelche Abenteuerexpeditionen nach Litauen und 2030 ist da und die wollen jetzt ernst machen, wenn wir dann so, sag ich mal, offen gegen den Krieg, gegen diese Art der Militarisierung reden, ob wir dann nicht auch bald Russland-Agenten sind und dafür die Konsequenzen tragen. Das kann uns passieren, ja. Insofern es zeigt ja die Dringlichkeit, ne, da aufzuklären, dagegen zu arbeiten. Ja, absolut krass. Absolut bedrückend, wo du es gerade erzählt. Ja, aber sorry, ich glaub, Leute, von der Dauer. Aber, ja, habe ich mir nicht ausgedacht. Man muss denen im Auge sehen und das ist, glaube ich, noch nicht so angekommen bei den meisten Leuten. Also genau. Ich habe auch neulich gesehen, so harmlose Boulevardblätter, so Mopo oder so in Hamburg, so eine Zeitung. Und dann habe ich einfach so eine Schlagzeile gehabt, so ein bisschen launig, so, ach, haben wir eigentlich noch genügend Bunker oder so. Und dachte ich, sag mal, Leute, wisst ihr, worüber da geredet wird? Also es geht wirklich. By the way, haben wir nicht. Deutschland hat, glaube ich, Platz für, ich weiß nicht mehr, 160.000 oder 300.000 Leute, 80 Millionen, kann man sich das ja ausrechnen. Kann man sich ja vorstellen, wer davor stehen bleibt. So. Ja, genau. Aber darum geht es in dieser vierten These so ein bisschen, das aufzuzeigen, einerseits mit den ökonomischen Kürzungen, wie das Geld von der einen Seite genommen wird, wie ein riesiger Niedriglohnsektor geschaffen wird, die Leute prekarisiert werden, in gewisser Weise auch dazu gedrängt werden, dann gewisse Jobs anzunehmen oder zum Beispiel in die Bundeswehr zu gehen, wo große Anreize da sind, finanzielle. Und die anderen Seiten der Militarisierung eben dann solche sind wie Abbau von demokratischer Kontrolle und genau, Meinungsfreiheit etc. Mhm. Ah nein, dieser Aspekt wäre ein Thema für eine eigene Sendung. Ja, aber voll, haben voll. Wir kurz mal reingeguckt. Okay, schon angedeutet. Also ich habe jetzt These 5 und 6 ein bisschen zusammengenommen. Es ist schon noch mal ein bisschen was anderes irgendwie, aber vielleicht können wir das auch irgendwie zusammen verhandeln oder ein bisschen länger so das aufteilen, darüber reden. Also These 5 ist, Antikriegswiderstand birgt gesellschaftliches Potenzial. Mhm. Das ist so ein bisschen die Gegenseite. Wir haben jetzt nicht nur über die, also wir haben über die Massenpropaganda geredet, das, was vielen Leuten noch nicht klar ist, aber es gibt ja auch die andere Seite, dass das schon Unwohlsein gibt. Ich bin immer erstaunt, dass es immer noch Umfragen gibt, wo eine große Skepsis gegenüber Militarisierung auch durchaus da ist. Nicht ausreichend, aber es ist jetzt keine 1%-Position oder so. Nee, voll. Und die sechste These wäre, und da geht es sicher auch schon um was tun, Widerstand leisten und Alternativen auszeigen, Strategien für eine Antikriegsbewegung. Also Megablock, ist mir schon klar. Diesen Block, ja. Aber der wichtigste so ein bisschen, oder der zentrale. Ja. Auf jeden Fall, wenn es darum geht, was wir eigentlich machen sollen. Wie ich schon gesagt habe, ihr sprecht von einer durchaus vorhandenen Antikriegsstimmung in der Bevölkerung, dem Potenzial. Frage ist nur, ein bisschen die Gretchenfrage, ne? Wie lässt sich diese diffuse Ablehnung von Krieg in eine aktive organisierte Gegenmacht denn verwandeln? Also die vielleicht auch über moralische Appelle hinausgeht. Also geht ja tatsächlich auch darum, diese Klasseninteressen, die du gerade geschildert hast, in Friedenspolitik einfließen zu lassen und irgendwie dann auch praktische Organisierung. Ja. Vielleicht erstmal das, bevor ich es noch länger mache. Voll. Mhm. Ja, genau. Also genau, auf die fünfte These würde ich jetzt gar nicht so viel eingehen. So, wie gesagt, ich will jetzt nicht da Werbung machen, aber Leute, wenn es euch interessiert, lohnt sich zu lesen. Aber genau, fünfte These ist einfach so ein bisschen, zeigt so ein bisschen verschiedene Beispiele auf, wie und warum und wo da eigentlich Potenzial drin liegt, dass eigentlich auch viele Teile der Bevölkerung keinen Bock auf die Scheiße haben. Mhm. Und die sechste These, und da bin ich jetzt auch ein bisschen länger, ich habe auch eben schon lange geredet, aber ein bisschen. Noch geht's. Ja, noch. Ja, mal weiter. Okay, genau, würde ich auf die sechste These auch ein bisschen ausholen, weil die so ein bisschen das Kernstück auch der Broschüre ist, im Sinne von, ich habe ja zu Beginn gesagt, das war auch Sinn der Sache, diese Broschüre herauszubringen, nicht einfach nur zu reden oder nur zu analysieren, weil nochmal, all diese Sachen, die wir hier sagen, die sind ja nicht die einzigen, die sagen in linken Medien, das gibt schon sehr viele gute Analysen, aber was wir so ein bisschen gesehen haben, was halt so ein bisschen fehlt ist oder was wir so ein bisschen gesehen haben, ist, es gibt trotzdem so eine gewisse Ratlosigkeit, was zu tun. Also es werden schon Dinge getan. Wir nehmen vor allen Dingen auch Bezug zum Beispiel auf das Rheinmetall-Entwaffnen-Camp, was einfach so ein Ort ist, wo jetzt in den letzten, ich glaube, 7 Jahren oder so immer wieder jährlich halt sicherlich nicht alle, aber ein Teil der Kräfte oder die Kräfte zusammenkommen, die irgendwie antimilitaristische Politik irgendwie machen. Und das Ganze ist auch sehr gewachsen und das beobachten wir irgendwie auch sehr positiv, auch dass sich da so ein gewisses Spektrum zusammengefunden hat. Also auch, jetzt sage ich vielleicht mal von dem Hintergrund der allgemeinen Entwicklung der kommunistischen oder auch einfach radikalen Linken in Deutschland, so ein gewisses Spektrum, was einfach wieder klassenkämpferisch, sozialistisch, antiimperialistische Grundsätze vertritt. Und das ist sehr gut, das ist sehr positiv. Und mit dieser sechsten These haben wir uns halt einfach versucht, Gedanken zu machen, was denn jetzt aber daraus folgen kann, also was nächste Schritte sein können oder sollten. Und die ist relativ umfangreich, also die hat einfach verschiedene Dimensionen. Ich versuche da ein paar Sachen sozusagen mal vorzustellen. Mhm. Genau, auch sorry, falls ich jetzt ab und zu mal ein bisschen hin und her springe oder so. Genau, was du schon angesprochen hast, ist, dass es einfach zentral ist. Es zieht sich auch durch die Broschüre. All diese, die Kritiken, also die Kriegspropaganda demaskieren, mit den Leuten reden, auf der Arbeit, in der Uni, in der Schule, wo auch immer man sich halt bewegt, das mit der Klassenfrage zu verbinden halt zentral ist. Und das muss gar nicht so plump klingen, so plump sein, wie es klingt, sondern halt einfach, das ist ja ganz simpel aufzuzeigen, ey, guck mal, 500 Milliarden haben die auf einmal aus der Arschtasche gezaubert für ihren Krieg, aber vorher jahrelang erzählt, nix da für Kitas, nix da für Krankenhäuser, nix da für dies, nix da für jene. Also das sind offensichtliche Lügen. Hm. Also es liegt halt offen auf dem Tisch, dass es halt Lügen sind. Und da kann man halt oder sollten wir halt rein den Keil sozusagen reintreiben, ansetzen und auch an so einer gewissen Unzufriedenheit, an einer vielleicht auch Sorge, dass die eigenen Kinder oder man selbst irgendwie eingezogen wird und so weiter, halt ansetzen und da mit unseren Analysen kommen. Weil das ist jetzt der Punkt, an dem wir die Chance haben, wenn wir das gut machen, wenn wir nicht einfach wie total abgehobene utopistische Träumer daherkommen, sondern eben, was ich auch zu Beginn gesagt habe, irgendwie mit anschaulichen, handfesten, vielleicht auch realpolitischen Punkten, die aber durchaus die Perspektive für irgendwie eine gewisse sozialistische Perspektive oder Analyse bieten, können wir die Leute da mit diesen Inhalten in Kontakt bringen. Und das ist sozusagen ein erster Schritt. Der ist auch erstmal allgemein und das wird ja, glaube ich, auch schon auch schon gemacht, aber das ist trotzdem nochmal wichtig. Also Klassenfrage stellen und sozialistische Alternativen benennen. Und das halt im Konkreten, nicht als, hey, wir müssen den Kommunismus jetzt hier irgendwie herschaffen, sondern was heißt das denn konkret? Also konkrete Sachen. Wofür würden wir lieber diese 500 Milliarden benutzen, wenn nicht dafür Panzer zu bauen? Mhm. So. Und dann ist das meiner Meinung nach relativ einleuchtend oder immer auch meine Erfahrung, wenn ich jetzt mit Leuten gesprochen habe, dass da große Zustimmung war. Und nicht nur bei irgendwie linken Wählern, sondern bei allen möglichen Leuten, weil alle möglichen Leute da keinen Bock drauf haben. Genau, dann ist für uns als ja doch größtenteils ja auch irgendwie doch außerparlamentarische Linke, kommunistische Linke oder so weiter, dann ja trotzdem die Frage nach der Strategie. Und da stellen sich halt so Fragen wie die der Linkspartei oder die des DGB. Also im Prinzip sind es ja einfach die Fragen nach der Wirkmächtigkeit. Wo sind die Leute organisiert? Wo haben wir A, eine Bühne, B, einen großen organisatorischen Rahmen, in dem wir wirken können und C, auch irgendwie einen Mitgliederanhang, der schon da ist. Also es wäre natürlich schön, wenn wir eine große kommunistische Partei hätten, mit der wir jetzt einen sichtbaren gesellschaftlichen Widerstand leisten könnten und so weiter, sind wir aber nicht und werden wir wahrscheinlich auch nicht innerhalb der nächsten 6 Monate oder so aus dem Hut zaubern. Es macht nichtsdestotrotz, und das möchte ich klarstellen, komplett Sinn, an sowas zu arbeiten, und das sollten wir auch tun. Also ich werde dazu gleich noch was sagen, aber was wir halt trotzdem vorschlagen, ist eine Strategie der revolutionären Realpolitik. Mhm. Also so heißt auch ein Abschnitt in dieser These, meint in dem Sinn, dass wir uns eben nicht isolieren, sondern diese Orte, wo das Potenzial dazu besteht oder noch am ehesten besteht, weil genau im Unterschied zur Zeit des Ersten Weltkriegs gibt es halt heute nicht die riesengroße ArbeiterInnenbewegung, aber da, wo es am ehesten noch Ansätze dafür möglich sind, sind halt die DGB-Gewerkschaften. Gut, die Linkspartei, kann man drüber streiten, bin ich auch zwiegespalten, ist aber nichtsdestotrotz, hat einen gewissen Schwenk im letzten Jahr gemacht und ist der organisatorische Rahmen, den es halt sozusagen auch parlamentarisch gibt, wenn man so denkt. Und unserer Meinung nach, oder wofür wir so ein bisschen plädieren, ist halt natürlich sich keine Illusionen darüber zu machen, was solche Parteien oder gewisse Funktionäre, gewisse Führungsebenen in so einer Partei für eine reformistische, opportunistische Politik betreiben oder jetzt nicht die Hoffnung in die revolutionäre Kraft dieser Partei krass zu haben, aber nichtsdestotrotz diese Partei als oder diese Organisationen als Orte zu nutzen, in denen man arbeitet, in denen man Leute erreicht und in denen man auch Druck erzeugen kann. Und das glaube ich schon, dass du da Druck erzeugen kannst. Es kann halt nicht die Strategie sein, da nur um des Heils der Partei willen jeden Kack mitzutragen, sondern halt, wenn solche Dinge passieren, wie zum Beispiel diese in Mecklenburg-Vorpommern und Bremen, wo dann irgendwie die Länderspitzen irgendwie im Bundesrat dann doch für die Aufrüstungspakete gestimmt haben, das auch ganz klar als Verrat zu benennen und zu demaskieren. Also in gewisser Weise als lebendige Bewegung sich nicht einfach in diesen Strukturen aufzulösen, sondern in diese Strukturen halt Druck zu machen und wenn nötig auch die Regeln, die Parteilinie oder auch das Gewerkschaftsrecht, weil ich meine, wir haben kein politisches Streikrecht in Deutschland, Generalstreiks und sowas sind verboten, müssten aber das Ziel sein, wenn wir sagen, okay, wie verhindern wir einen Krieg, ne, so klassisch Generalstreik. In diesen Organisationen dafür zu arbeiten, dafür plädieren wir schon, allerdings eben ohne die Illusion, dass es rein in diese Strukturen geht und deswegen Strategie der sozialistischen Realpolitik verbindet dann in dem Verständnis die Arbeit in diesen Organisationen mit dann eben auch der Organisierung als revolutionäre Kräfte oder eben einfach auch als Kräfte außerhalb dieser Strukturen, um auch Entscheidungen zu treffen, Linien festzulegen und so weiter. Und da komme ich zum nächsten Punkt und das ist ja eigentlich so ein bisschen der zentrale Punkt, der zentrale Punkt der zentralen These der Broschüre. Nämlich habe ich ja Bezug genommen auf so das Rheinmetall- und Waffenen-Camp oder diese Vernetzung und so ein bisschen dieses ganze Spektrum, was sich da so ein bisschen wiederfindet. Und unser Vorschlag ist sozusagen in dem Punkt, dass nicht nur noch einmal im Jahr als so ein Event zu machen, sondern daraus zu versuchen, eine kontinuierlich arbeitende Antikriegsstruktur aufzubauen. Das in Form von, also die Überschrift, die dieser Absatz bei uns in der Broschüre trägt, ist eine Rätestruktur für die Antikriegsbewegung. Mhm. Es ist nur ein Vorschlag. Mhm. Aber es ist eben, also der Sinn dieser Broschüre ist, Diskussionen anzustoßen. Wenn Leute andere Ideen haben, die besser finden, ey, lass uns das machen. Aber die Idee könnte zum Beispiel sein, sowas zu versuchen, sowas wie einen bundesweiten Antikriegsrat, Friedensrat oder so ins Leben zu rufen, der eben kontinuierlich arbeitet, verbindlich arbeitet und eben dann lokale, regionale Räte, Komitees, was auch immer, ausgehend von diesem Spektrum, was ich angesprochen habe, was sich auf diesen rheinmetalloffenen Vernetzungen irgendwie, ich nenne das jetzt immer als Beispiel, das meint nicht, dass das jetzt nur dieses Bündnis gemeint ist, ne? Aber so ein bisschen als bildlich, weil das halt schon eine existierende Vernetzung ist. Dieses klassenkämpferische sozialistische Spektrum, was sich dort irgendwie zusammengefunden hat, als Ausgangspunkt zu nehmen, aber eben explizit als Ausgangspunkt und nicht als Ziel. Also diese bundesweite Rätestruktur einer Antikriegsbewegung, wie es jetzt vorgeschlagen ist, mit lokalen Komitees und so weiter und was deren Aktivitäten sind, die dann lokal überall entfalten könnten und so weiter, steht auch vieles dazu. Würde ich gleich noch 2, 3 Beispiele bringen, wenn du mich nicht vorher stoppst und sagst, du sprengst hier komplett den Rahmen. Vielleicht habe ich gleich eine Zwischenfrage, aber okay. Vielleicht kriegst du das voraus. Genau, also dieses klassenkämpferische antiimperialistische Spektrum sollte der Ausgangspunkt und nicht das Ziel sein. Es sollte nicht das Ziel sein, ein neues Szene-Selbstbespaßungsbündnis zu gründen, eine neue Kampagne oder so etwas, sondern ganz, ganz klar muss das Ziel ein gesellschaftlicher Charakter sein. Sprich, dass in den ganzen, also sowohl auf der, wenn man jetzt in diesem Bild denkt, von so einer Rätestruktur einer Antikriegsbewegung, sowohl auf so einer bundesweiten Ebene als auch auf lokalen Ebenen, auf verschiedenste Akteure zugegangen wird, auf alle möglichen Leute. Das können Nachbarschaftsgruppen, Refugee-Gruppen, Gewerkschaftsjugenden, Naturfreunde, religiöse Community. Also es kann im Prinzip kann es wirklich jeder sein, der sich eben auf ein gemeinsames inhaltliches Fundament stellen kann. Und das ist ein weiterer wichtiger Punkt, den wir festgehalten haben. Das Ganze muss so eine Art Programm haben. Mhm. Also es darf nicht beliebig sein, damit es A, einfach sich nicht zersprengt an 1000 Fragen, sind wir jetzt pro-Ukraine oder anti-Ukraine oder sonst was, sondern es muss sozusagen einen verschriftlichten inhaltlichen Konsens geben, wo man dann sagen kann, okay, das ist sozusagen unsere inhaltliche Ausrichtung. Auf Grundlage dessen wollen wir irgendwie für Frieden in Deutschland eine Bewegung organisieren, Aktivitäten organisieren und so weiter. Und dieses inhaltliche Programm kann meiner Meinung nach im Prinzip kann kein kommunistisches Maximalprogramm sein. Okay, da würde ich mal kurz einhaken. Also das ist ja so einerseits eine gewisse Breite, die angesprochen wird. Also wenn ihr auf Linkspartei referiert, sagst du ja auch, okay, das ist eine Möglichkeit, das als eine große Organisation zu betrachten, um sich da wahrscheinlich dann mit den besseren Kräften zu verbünden auch, ne? Also die möglicherweise auch in ihren Basisgruppen auch Teil von solchen Strukturen sein würden oder einzelne Akteure. Mhm. Würde interessieren, es gibt ja auch schon durchaus historische Erfahrungen. Ja. Und es gibt also auch gegenwärtig gibt es ja auch so eine alte Friedensbewegung. Ich meine jetzt nicht die ganz Rechte oder so, da gibt es natürlich auch problematische Akteure, aber ist auch die da gemeint? Weil da gibt es ja durchaus Leute, die sich irgendwie so humanistisch, teilweise auch so progressiv christlich oder so. Gerne, also wenn es das an Orten noch vorhanden gibt, kann vielleicht auch daran angeknüpft werden. Also gerne, es geht wie gesagt darum zu sagen, wir brauchen, wenn wir das Ganze, also das ist, glaube ich, etwas, was nicht immer erklärt werden muss, warum man irgendwie gesellschaftlich wirken muss und nicht nur sozusagen als isolierte kleine Kraft. Aber braucht man eine gewisse Breite, und wenn es jetzt in Bezug auf dieses Thema geht und man irgendwie die Analyse teilt, dass es ein gewisses gesellschaftliches Potenzial dafür gibt, dann, ich meinte das ja gerade mit dem nicht-kommunistischen Maximalprogramm, nicht, weil ich gegen ein kommunistisches Programm wäre, aber weil es sozusagen das Ziel hätte zu sagen, okay, wir stellen gewisse Grundsätze auf, die sind nicht verhandelbar, ne? Mhm. Also solche Sachen kann man dann zusammen diskutieren, die sollten anti-imperialistisch sein, so, und sollten soziale Gerechtigkeit beinhalten. Mhm. So. Und auf Grundlage dessen kannst du dann Leute zusammenbringen, lokale Arbeiten entfalten, und halt damit ja auch irgendwo ansetzen. Also genau das, was ich vorhin meinte, zu sagen, okay, man kann Leute ja abholen, man kann Leute ja mit Analysen in Kontakt bringen und man kann Leute ja auch über verschiedene Aktivitäten einbinden, sodass du dann eine große Bewegung wirst, in der wir als sozialistische Linke natürlich eine Rolle und auch eine tragende und auch die Rolle eines gewissen Rückgrats bilden, wenn so eine Initiative jetzt zum Beispiel von uns ausgehen sollte. Mhm. Also wenn das jetzt ein Ablauf sein sollte von, okay, erstmal wir als Gruppen, die wir eh vernetzt sind, gewisse kommunistische, sozialistische, anarchistische, internationalistische Strukturen, Netzwerke, die es in Deutschland so gibt, die auch größtenteils irgendwie bekannt miteinander sind und zum Beispiel im Rahmen dieses Rheinmetall-Waffen-Camps irgendwie zusammenkommen, bilden solch eine Art von Struktur, verfassen irgendwie solch eine Art von Programm und versuchen auf Grundlage dessen dann wirklich lokal diese Arbeiten zu entfalten. Und da würde ich kurz drauf eingehen, weil das ist wichtig, was du dann sozusagen machst. Also es ist ja kein Selbstzweck zu sagen, okay, wir haben jetzt halt einfach die nächste bundesweite so und so oft tagende Struktur ins Leben gerufen, aber was macht die eigentlich? Also das Ganze sollte natürlich immer den Charakter haben des in die Gesellschaft hineinwirkens. Und ich glaube, dass das wichtige Erfahrungen sind, die wir auch machen müssen und die auch die Leute machen müssen. Mhm. Und die auch offen ist, der Ausgang davon offen ist, aber die, von dem man erstmal lernen kann. Du hast es ja vorhin schon angesprochen, es gab solche Erfahrungen ja auch schon. Dem einen oder anderen wird es vielleicht aufgefallen sein, dass es natürlich auch eine gewisse Hommage gibt an die Arbeiter- und Soldatenräte mhm. am Ende des Ersten Weltkriegs. Natürlich lange nicht in der Größe und in der Relevanz, aber genau, so vom Ding her. Und ein zentrales Feld, also da gibt es einen Abschnitt in der These, der heißt verschiedene Widerstandsformen als Mosaik der Bewegung. Und ein zentrales Feld wäre halt Aufklärung und Volksdemokratie. Also Aufklärung im Sinne von diese Analysen, die wir haben darüber, was eigentlich die Ursachen von diesem Krieg sind oder von dieser Aufrüstung, worum es da eigentlich geht und so weiter. Und diese Dinge miteinander zu verbinden, ne? Die Unzufriedenheit der Leute über die Kürzungen im Beispiel jetzt Bildungssystem, mit dann eben der Angst vor der Kriegsvorbereitung. Das sind Sachen, die können und sollten wir in die Öffentlichkeit bringen. Und dann sind jetzt nur Ideen, zum Beispiel Sachen wie auf öffentlichen Plätzen Podiumsdiskussionen veranstalten, nicht zurückgezogen in linke Nischen, sondern in der Öffentlichkeit mit einem ansprechenden Auftreten, mit einer verständlichen Sprache, aber trotzdem auch mit einer fundierten Analyse. Nicht nur sozusagen, sage ich mal, ein bisschen polemisch und ich meine es wirklich nicht böse, aber so die klassische Kundgebung mit 30 Linken, die jeder zwei Fahnen in der Hand halten und irgendwie Parolen schreien und das ist total unansprechend für Leute, die vorbeigehen, sondern genau, in der Öffentlichkeit, zum Beispiel auf öffentlichen Plätzen, in Saalbauten oder was auch immer, also so Bürgerhäuser, was es halt gibt, solche Dinge zu organisieren. Und ich bin der Überzeugung und der festen Überzeugung, dass es zu 100% richtig, also da wette ich Geld drauf, dass das Andrang finden wird. Da werden Leute hinkommen, weil das beschäftigt die Leute auch. Und da kommst du ins Gespräch und da probst du erste, also jetzt auch mal ein bisschen utopisch gesprochen, ne? Es geht mir nicht darum, einfach nur so ein rosa-rotes Bild zu zeichnen von, wir machen in den nächsten 5 Jahren hier die wunderschöne Bewegung, aber einfach so, worauf man sich hin orientieren kann, sind dann halt zum Beispiel Erfahrungen auch wie die der Platzbesetzungsbewegungen nach der Finanzkrise 2008-11. Also, ne, Occupy Wall Street in den USA, hier Kinze Emme in Spanien, Gezi Park in der Türkei, Tahrir Platz in Ägypten, was auch immer. Also dieses, du kommst auf öffentlichen Plätzen zusammen, politisierst die Gesellschaft, suchst diesen öffentlichen Raum, nimmst dir diesen öffentlichen Raum und bringst damit auch die Leute in Kontakt mit deinen Analysen. Das wäre zum Beispiel ein Arbeitsfeld solcher lokalen Komitees. Anderes klassisches Arbeitsfeld ist Arbeit und Streik. Also zum Beispiel, falls Deutschland wirklich 2029 tatsächlich offen in einen Krieg eintritt, sollte im Prinzip eine Gesamtstrategie von Linkspartei, Gewerkschaften und außerparlamentarischer Bewegung auf einen Generalstreik hinarbeiten. Sowas kann auch auf lokaler Ebene passieren. Ich will jetzt nicht alles aufzählen, will aber noch 2 Punkte gerne machen, nämlich der dritte ist einfach der Jugend- und Studierendenbewegung, den wir da aufgeschrieben haben, aufbauend auch aus den Erfahrungen der ganzen Palästina-Camps, die ja wirklich beeindruckend waren. Also ich meine, ausgehend von, ich glaube, New York hat das ja angefangen, letztes Jahr, ist es ja wirklich eine weltweite Bewegung geworden, die in wirklich allen möglichen Ländern riesige Bewegungen entstanden sind. Campusbesetzungen gegen den Genozid in Palästina. Und ich glaube, also mir fällt nichts anderes ein, eine Antikriegs- oder antiimperialistische Weltbewegung der Jugend seit Vietnam oder seit vielleicht diesen Anti-Apartheids-Protesten in den 80ern in Bezug auf Südafrika. Also das ist sozusagen, ich will jetzt wirklich nicht so ein rosa-rotes Bild zeichnen, weil ich glaube, wir sind eigentlich in sehr düsteren Zeiten, aber was du auch vor dem Gespräch so ein bisschen meintest, manche Sachen laufen halt auch gut und so, the kids are alright, ne? Also es ist nicht so, dass es da kein Anknüpfungspotenzial gibt. Ey, Leute sind exmatrikuliert worden, Leute sind aus den USA, die haben ihre Stipendien verloren, sind abgeschoben worden, wenn sie sozusagen Experts waren und so weiter. Da haben Leute ihre bürgerliche Existenz in die Waagschale geworfen, um gegen ein Genozid zu protestieren. Auch so Erfahrungen wie Fridays for Future oder so weiter zeigen halt einfach, da ist Möglichkeit so. Wie gesagt, das sind jetzt nur einige rausgegriffene Stichpunkte. Diese These ist relativ lang und umfangreich und guckt sich halt verschiedene gesellschaftliche Bereiche an und Möglichkeiten, dort zu wirken. Ich will mir jetzt nur einen letzten rausnehmen, weil ich den relativ wichtig finde, nämlich den Räume und Orte des organisierten Widerstands zu schaffen. Mhm. Also natürlich ist ein öffentlicher Platz war das eine, aber es ist super wichtig, Ansprechbarkeit, Sichtbarkeit, eine Anlaufstelle für Diskussionen, ne? Also jetzt, keine Ahnung, irgendwelche Eltern, die Angst haben, dass jetzt ihr Sohn irgendwie eingezogen wird oder weiß ich nicht, wenn es dann soweit ist, am Ende auch irgendwie Soldaten, die von der Front zurückkommen und sagen, ey, was ein kranker Scheiß, so, und also Orte, wo Leute zusammenkommen können, sollten organisiert werden, wo Leute wissen, dass sie dorthin kommen können, wo eben diese Arbeit stattfindet, wo zum Beispiel, weiß ich nicht, Büros zur Hilfe bei der Wehrdienstverweigerung irgendwie stattfinden. Genau, also dieses persönliche sich begegnen, kollektive Räume schaffen, das sind alles so Sachen, nur als Vorschläge, was solch eine Struktur auf lokaler Ebene organisieren könnte. Und wie gesagt, in der Broschüre stehen noch verschiedene andere, die will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, das ist dann zu lang. Ja, also ich finde, das ist ja auch sozusagen der Teil, der einlädt zum Weiterdiskutieren, auch kontrovers diskutieren, ne, möglicherweise, oder vielleicht auch Vorschläge einbringt oder so. Da könnte ich mir vorstellen, dass man da auch nochmal einen Raum schafft, vielleicht ja auch in der Kommunistenkneipe, um zu gucken, irgendwie, was das für und wieder, was sind da vielleicht auch für blinde Flecken drin. Ich dachte gerade zum Beispiel, ich mach's jetzt nicht in aller Länge so, es gab ja in den 80er Jahren auch schon mal eine sehr große Friedensbewegung, wo durchaus Kommunisten auch eine dominierende Rolle spielte. Da gab es aber auch Probleme, dass zum Beispiel dann die Positionen der Kommunisten so ein bisschen verwässert wurden. Thema für sich so, das ist ja so ein Spannungsfeld, wie kriegt man die Breite hin, weil das einfach wichtig ist und wie kriegen die fortschrittlichsten Kräfte es aber hin, trotzdem auch ein Stück weit Kurs zu halten, ne, eben antiimperialistisch ist und nicht nur diffus pazifistisch, wobei Pazifisten sicher auch eine Rolle spielen in so einer Bewegung. Safe. Ne? Also zum Beispiel der ganze Bereich der Kriegsdienstverweigerung, da spielt, bis man eine Organisation zu nennen, mache ich selten DGVK, sind Pazifisten, sind keine Marxisten. Ich hätte auf jeden Fall Widerspruch zu einigen Positionen von denen, aber die machen da eine gute Arbeit. Aber wären zum Beispiel ein Bündnispartner in so einer Struktur und auch, um das nochmal klarzustellen, also wir haben zum Beispiel auch zum Thema Wehrdienstverweigerung oder Militär allgemein, haben wir auch unsere Position in dieser Broschüre niedergeschrieben und die ist nicht eine pazifistische, die ist eine taktische. Aber das will ich jetzt nicht drauf eingehen. Aber genau, das sind relevante Probleme, ne? Dieses Spannungsfeld zwischen nicht verbessern und ne, gleichzeitig trotzdem eine Breite schaffen. Für mich sind es aber keine Widersprüche oder sind auch Prozesse, die im besten Fall parallel laufen können oder sich sogar einen gewissen Synergieeffekt haben, weil das sind ja alles Erfahrungen, die man sammelt. Das sind einerseits, glaube ich, wichtige Erfahrungen, die wir sammeln müssen in der Arbeit, in der Klasse, in der Gesellschaft. Das ist Erfahrungen, die die Gesellschaft und die Klasse sammeln müssen. Dieses Moment von Selbstermächtigung, Selbstorganisierung, Volksdemokratie, Widerstand und so weiter. Und das widerspricht sich für mich aber nicht damit, dass ich parallel die sozialistischen, kommunistischen Kräfte weiterhin in einem Prozess des zu versuchen, sich als diese Kräfte zu konsolidieren, keine Ahnung, zum Aufbau hin zu einer größeren Organisation oder so weiter befinden. Das sind Dinge, die können parallel laufen, die können vielleicht sogar Synergieeffekte haben, sollten sich im Idealfall nicht im Weg stehen. Aber Okay. Ja, wie gesagt, ich bin gereizt, so weiter zu diskutieren. Das zeigt aber, dass es wichtig ist und es geht ja auch nicht nur darum, dass ich da weiter diskutiere, sondern könnte mir vorstellen, wiederhole das jetzt, dass es noch eine Möglichkeit sein kann, also da nochmal einen Schritt weiter zu gehen und weiter zu diskutieren. Also das ist eine Einladung. Bin gespannt, wie die Debatte, also auf welche Resonanz die Debatte stößt. Ich würde vorschlagen, trotz fortgeschrittener Zeit, dass wir noch einmal ein bisschen geopolitisch werden. Sachen hängen ja zusammen. wird sozusagen der letzte Part, den ich nochmal aufgegriffen habe. Ja. These 8 ist, glaube ich, für euer Verständnis vom Imperialismus auch wichtig, das nochmal zu betonen. Die These lautet, gegen geopolitischen Schematismus für ein multidimensionales Verständnis und Positionierung auf Seiten der Völker. Klingt erstmal ein bisschen kompliziert, aber vielleicht, da habe ich einfach nur minutiert, magst du das mal ausführen, weil ich zu faul war, es zusammenzufassen. Nein, aber das glaube ich besser, wenn du das sagst. Okay, kurz umdenken, genau, das geht dann auch in der Broschüre, ne, so ein bisschen weg von der Deutschland-Ebene hin, mehr so zu einer Ebene von Geopolitik und von der Beurteilung, weil wir das schon auch relevante Fragen fanden, ne, in Bezug auf so Länder wie Iran zum Beispiel oder auch als Beispiele, also Orte der Welt, die wir konkret in dieser These, also diese These gegen geopolitischen Schematismus für eine Positionierung, für ein multidimensionales Verständnis und eine Positionierung auf Seiten der Völker, sehr lange Titel, die Orte, die wir da behandelt haben, waren, glaube ich, Iran, die Ex-Sowjetrepubliken und Rojava. So ein bisschen als Beispiele dessen, was wir meinen. Uns geht es nicht um diese Orte, das soll kein Iran-Text oder so sein. Aber es war schon nochmal irgendwie so ein Bedürfnis von einer inhaltlichen Schärfung oder ja, doch. Bezüglich dessen, dass es ja jetzt, wenn man zum Beispiel am Beispiel Iran ist, was wir da mit geopolitischem Schematismus meinen, ist halt einfach eine gewisse Strömung auch in der kommunistischen Linken, die so ein bisschen die Parole hochhält, Solidarität mit dem Mullah-Regime, weil sie sind antiimperialistisch. Und aus unserer Sicht ist das halt einfach ein total plattes, eindimensionales Schwarz-Weiß-Verständnis. Und das, wofür wir so ein bisschen plädieren, und ich führe das jetzt weiter aus, bevor die ersten Leute einen Herzinfarkt kriegen, ne? Ich meine damit nicht, dass die USA oder Israel irgendwie die Alternativen für den Mittleren Osten wären. Aber es geht A darum, eine Menschen- und menschlichkeitsbezogene Perspektive zumindest nicht ganz rauszulassen. Also dieses Solidarität mit dem Mullah-Regime, weil sie sind gegen Israel, ist halt auch ein bisschen meiner Meinung nach eine geopolitische oder eine gesellschaftspolitische Deformation irgendwie, weil du eben so krass auf die Leute im Iran scheißt, die halt seit Jahrzehnten, und es ist ja wirklich nicht irgendeine liberale, von der CIA gesteuerte Sektenbewegung, wie jetzt, weiß ich nicht, so in Venezuela, dieser neue Präsidentin da, die von USA anerkannt wird. Guaido, oder die jetzt meinst du. Genau, die neue, oder der davor. Friedensnobelpreis so, oder so. Genau, ja, so, sondern es ist ja, so jetzt mit dem Beispiel der Jinjian Azadi-Aufstände nach der Ermordung von Jina Mahsa Amini war ja, das ist im Prinzip das revolutionäre Subjekt der Linken, was dort auf die Straße geht. Es war die Arbeiterinnenklasse, es waren unterdrückte Völker, Kurden, Belutschen, Araber, es waren vor allen Dingen die Frauen und die Jugend. Also so das, wenn du davon sprichst, wer sind unsere revolutionären Subjekte, die sind dort auf die Straße gegangen. Und dem so ein bisschen in den Rücken zu fallen, genau, ist einfach was, wogegen wir uns sozusagen aussprechen wollten. Und nichtsdestotrotz ist der Einwand vollkommen berechtigt. Also die Begründung für diese, also ne, das war ja sozusagen in breiten Teilen der Linken wurde das auch begrüßt, diese Aufstände, und hat Solidarität bekommen, aber es gab eben auch so einen, ich sag mal, geopolitisch fokussierten Teil der Linken, die das sehr kritisch gesehen haben und halt gesagt haben, naja, ein Sturz der Regierung jetzt würde zu einer Intervention der USA und Israels führen und zu einem System, zu einem hier Regime-Change und dann westliche Marionettenregierung, und das ist ein valider Punkt, das ist ein wichtiger Punkt, das sollte nicht passieren. Und das ist aber schon sehr häufig passiert, und deswegen ist die Frage sozusagen, was machst du damit? Und die Antwort darauf ist nicht so einfach. Deswegen, wir haben auch nicht die Antwort auf allen. Also, ne, es gibt meiner Meinung nach kein Blueprint, wo du einfach sagen kannst, okay, Schema F wenden wir jetzt auf jede Situation auf der Welt an, in unterschiedlichen Territorien, in unterschiedlichen Gesellschaften. Sondern das, wofür wir in dieser These plädieren, ist, sich die verschiedenen gesellschaftlichen Konflikte rund um den Globus und auch die verschiedenen Kriege schon auch in ihrer jeweils eigenen Farbe anzugucken, die sie hat, in ihrem jeweils eigenen Hintergrund. Natürlich gibt es Strukturen da drin. Natürlich ist der Imperialismus eine weltweite Struktur, und ne, das brauchen wir nicht irgendwie zu diskutieren. Aber es ist nichtsdestotrotz aus unserer Sicht halt ein zu krass schematisches, schablonenhaftes Schwarz-Weiß-Schema, was wogegen wir uns aussprechen wollten, dann zum Beispiel in dem Punkt, dem iranischen Volk da in den Rücken zu fallen. Oder andere Beispiele, solche Kritiken wie jetzt in Rojava hatten wir das Beispiel mit, ja, die arbeiten ja mit den USA zusammen. Guck dir die Realität auf dem Boden an. Bezieh dich auf die lokalen Kämpfe. Das meint dieses Positionierung auf Seiten der Völker. Über wen reden wir? Positionier dich auf der Seite dieser Leute. Nicht nur ganz kalt und abstrakt von oben herab. Und das ist ein Widerspruch, und der ist schwierig. Also es geht mir ganz schon da jetzt irgendwie einen auf arrogant zu tun, zu sagen, ja, das ist total die Schwarzungsposition. Es passiert häufig, dass so ein bisschen diese Perspektive von oben, also Geopolitik, und die Perspektive von unten, also Gesellschaft oder Arbeiterendklasse, unterdrückte Völker, wer auch immer, miteinander in Konflikt geraten, ne? Weil du auf der einen Seite sagst, okay, System Change oder Regime Change im Iran könnte den Imperialismus stärken, ja, aber dieser Bevölkerung, die seit Jahrzehnten gegen dieses Regime kämpft, einfach weiter sozusagen zu sagen, nein, ihr müsst weiter unter diesem Regime leben, halt auch irgendwie nicht die Lösung. Und deswegen, es wird für mich gerade schwierig, das so im Detail auszuführen, weil ich würde dann am liebsten einfach die These vorlesen, weil wir es da so ein bisschen versucht haben auszuformulieren, dass du da eben das multidimensional angucken musst, zu versuchen musst, für jeden Konflikt einzeln auch die richtigst mögliche, gerechtest mögliche Perspektive unter Berücksichtigung eben dieser verschiedenen Faktoren einzunehmen, zu gucken, was sind lokale Dynamiken, was sind lokale Probleme und so weiter, und nicht einfach dieses Schema F, okay, ist gegen USA, dann ist gut. Unter dieser Argumentation wurde 2014 der IS zum Antiimperialismus verklärt. Und also genau. Ja, die Koalition gab es auch, ja. Die gab es auch. Also ich erlebe diese Debatten immer so, es ist wirklich ein schwieriges Thema, es ist ja ein Spannungsfeld, ne? Also einerseits, also ich kenne das immer so, dann gehen die Reflexe los irgendwie, alles ist immer sofort ein US-Regime-Change, und andererseits stimmt es natürlich, dass in jeder Bewegung ganz schnell irgendwelche Pseudo-Liberalen als Führer irgendeiner Bewegung auserkoren würden und ja tatsächlich auch so schon agiert wurde. Es gab ja auch diese Farbrevolution zum Beispiel, das ist ja, genau, beschreibt ja auch, das ist ja auch, genau das Thema. Es ist ja de facto passiert, das heißt, das ist wirklich nicht von der Hand zu weisen. Und gleichzeitig ist es falsch, jede Dynamik, die entsteht, also protestierende Arbeiterklasse, gleich als Agenten des Agenten des Westens zu bezeichnen. Und da muss man sich die Lage schon sehr genau angucken. Ne? Und das ist ja so ein Aufruf zu quasi eigentlich zu einem internationalen Klassenstandpunkt, könnte man auch sagen. Also so, wie gesagt, genau. Aus der Perspektive der Völker. Ne? Auch andere Beispiele, also ich denke an Kuba, dem ich durchaus verbunden ist, die machen natürlich auch nochmal ein Thema für sich, aber teilweise eine Wirtschafts- und Politik sind verbündet dann auch mit Regimes, wo die Genossen der Schwesterparteien dann im Knast sitzen. So. Ja. Das ist ein objektiver Widerspruch. Ne? Also genau, du musst Realpolitik machen. Also fällt da der Strom aus. Genau, also du kannst ja nicht überleben, du kannst nicht als Regierung, als Partei, als Gesellschaft sonst was überleben, wenn du nicht Realpolitik machst in dieser Welt. Und die ist nun mal nicht eine sozialistische Weltgemeinschaft, sondern die ist ein imperialistisches Haifischbecken. Deswegen musst du da unschöne Kompromisse machen. Du musst ganz oft wahrscheinlich Dinge tun, die du moralisch eigentlich falsch findest, einfach um das eigene Überleben zu sichern und so weiter. Diese ganzen Dinge, diese ganzen Punkte geht es nicht zu bestreiten. Um dieses Thema geht es tatsächlich auch noch mal in einer anderen These in der Broschüre, wo es um diese Frage von Moral und Theorie geht und wie häufig so ein bisschen, ja, so ich will es auch wieder nicht so verallgemeinern, aber so ich schon die Erfahrung mache, dass häufig deutsche Linke da so ein bisschen draufblicken von außen, sei es jetzt, ja, warum arbeiten die Palästinenser jetzt mit der Hamas zusammen? Nee, ich unterstütze sie ja nicht, bevor die sich nicht von der Hamas loslassen. Dasselbe jetzt. Wo sie im Fußballspiel so ein bisschen dann, ne? Ja, yeah, genau. Ja, wo du bist, Bro, wenn du ein Palästina wärst, ich weiß nicht, was du machen würdest. Also einfach, also so. Ja. Ist jetzt ein bisschen platt formuliert. Wie gesagt, bitte nagel mich jetzt nicht alle da drauf fest. Dann lest erst die Thesen und dann kritisiert die gerne, schreibt eure eigenen Texte dazu. Alles gut. Aber genau, jetzt nicht nur auf Grundlage dessen, weil es ist so sehr runtergebrochen. Also natürlich besteht darin auch immer die Gefahr, sowohl linksradikale als auch rechtsopportunistische Fehler zu machen, also in beide Richtungen. Ja, genau. Und darüber muss man dann im Einzelnen diskutieren. Ne? Also ich denke gerade zwischen imperialistische Widersprüche, wenn es irgendwann doch nochmal, vielleicht auch noch eine größere progressive Bewegung gibt, vielleicht ja sogar eine sozialistische Entwicklung, da wird so, ich hoffe, ja, oder wir hoffen dazu beizutragen, da geht es dann ganz konkret um solche Fragen. Wie kriegen wir hier die, trotz internationaler Boykotts, ist jetzt fiktiv, ne? Ja. Die Medikamentenversorgung der Bevölkerung hin? Oder müssen wir vielleicht irgendwie mit dem und dem Regime, die gegen die USA stehen, verhandeln? Und gleichzeitig sind wir nicht, dann zu kritisieren, ihr seid aber jetzt Agenten oder so, ist auch schwierig. Und trotzdem besteht natürlich die Gefahr von Abhängigkeit dann von dem Imperialismus. Komplett. Also das ist da alles drin und das muss man sich im Einzelnen angucken. Und genau, das ist so ein bisschen das Plädoyer, sich die konkrete Situation und die konkret kämpfenden Leute vor Ort anzugucken und zu versuchen, deren Perspektive einzunehmen und die in dem Punkt zu unterstützen. Natürlich nicht, wenn jetzt jemand einfach sagt, ja, ich will, dass der Iran ein westlicher, liberaler, kapitalistischer Staat wird. Natürlich ist es nicht die Kraft, die ich dort unterstütze, aber das sind ja auch große Teile dieser aufständischen Bewegung nicht. Okay. Auch da merke ich, das wäre auch wieder eine These, über die man 2 Stunden. Wir machen jetzt eine Serie, 10 Folgen zu 10 Thesen. Genau. Ich habe es geahnt. Aber gut, ich kann ja mal wiederkommen. Vielleicht noch abschließend. Also die Thesen stehen nun da, du hast schon ein bisschen angedeutet, irgendwie diskutiert mit. Gibt's so nächste Ideen? Was habt ihr vor mit den Thesen? Jetzt wart ihr in der Kommunistenkneipe. Was steht so an? Veranstaltet ihr was oder was ist so die Idee? Naja, im Prinzip ist es ja eher die Frage, was an Resonanz auch so ein bisschen kommt. Also, was wir uns wünschen oder warum wir das gemacht haben, was wir toll fänden, wäre, wenn Leute das lesen und diskutieren und das irgendwie berücksichtigen. Und wenn es ist, dass sie Dinge kritisieren und ihre eigenen Thesen aufstellen oder was auch immer. Aber warum wir das Ganze gemacht haben, ist, wir wollten dazu beitragen, die Antikriegsbewegung in Deutschland organisatorisch und inhaltlich irgendwie ein bisschen nach vorne zu bringen. Wir hoffen, dass wir dazu beitragen konnten damit. Und deswegen wir machen gerne Veranstaltungen, wir werden gerne eingeladen, auch intern oder öffentlich, um das zu diskutieren. Und worüber wir uns am meisten freuen würden, wäre halt, wenn die Dinge, die wir dort vorgeschlagen haben oder ähnliche Dinge, in dieser oder einer anderen Art und Weise irgendwie so ein bisschen, vorankommen würden. Also wenn wir es einfach in Deutschland schaffen, uns gegen diesen Wahnsinn, der gerade veranstaltet wird, als die Kräfte, die wir sind, halt besser zu organisieren, verbindlicher und kontinuierlicher zu organisieren und daraus auch mehr Breite zu gewinnen, um eben dieses Potenzial, was unserer Ansicht nach schon da ist, auch kanalisieren und in einen realen Widerstand irgendwie entfalten zu können. Das ist aus unserer Sicht ein bisschen unsere Verantwortung oder unsere, also nicht wir als Lower Class Magazine, sondern wir als Sozialisten, Sozialistinnen.